Zweites Buch, Teil 9 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Athener in eine Linie gestellt, umschifften sie im Bogen, und da sie stets nahe an sie heranruderten und so die Vermutung erregten, dass sie jeden Augenblick angreifen würden, drängten sie den Feind auf einen engen Raum zusammen. Phormio aber hatte befohlen, nicht anzugreifen, bis er das Zeichen gäbe. Er rechnete nämlich darauf, dass sie ihre Stellung nicht wie ein Landheer behaupten, sondern dass die Schiffe zu nahe aneinander geraten und so Verwirrung verursachen würden und dass sie, wenn der Wind vom Meerbusen sich erhöbe, der um die Morgenzeit zu wehen pflegt, in dessen Erwartung er um sie herumgesegelt war, keinen Augenblick mehr sich ruhig halten würden. Auch dachte er, dass es in seiner Gewalt stehen würde, anzugreifen, wenn es ihm gefiele, da seine Schiffe besser segelten, und dass der Angriff alsdann am besten geschehen könnte. Als nun der Wind eintrat, so wurden die feindlichen Schiffe, die auf einem engen Raume standen, von beidem, sowohl dem Winde als voneinander selbst, zu gleicher Zeit bedrängt und in Verwirrung gebracht. Ein Schiff lief gegen das andere an, und man suchte sie mit den Ruderstangen auseinanderzubringen. Bei dem entstandenen Geschrei und gegenseitigen Aufruf zur Achtsamkeit und vor dem Schelten konnten sie die erteilten Befehle und die Schiffsmeister nicht hören. Auch war die ungeübte Mannschaft nicht imstande, bei der Strömung der See die Ruder zu heben und machte so die Schiffe für die Steuermänner noch unlenksamer. In diesem günstigen Augenblicke gab Phormio das Zeichen zum Kampfe. Die Athener griffen an und versenkten zuerst eines von den Admiralschiffen. Sodann richteten sie alle, auf die sie trafen, zugrunde und brachten es dahin, dass wegen der Verwirrung keiner an Gegenwehr dachte, sondern alle nach Patrae und Dyme in Achaia flohen. Die Athener setzten ihnen nach, nahmen 12 Schiffe und bemächtigten sich des größten Teils ihrer Mannschaft, segelten dann nach Molykria und errichteten bei Rium ein Siegeszeichen, brachten dem Neptun ein Schiff als Weihegeschenk dar und kehrten dann nach Naupaktus zurück. Auch die Peloponnesier fuhren bald darauf mit ihren übrigen Schiffen von Dyme und Patrae nach Cyllene, dem Schiffsbauplatze der Eleer. Auch kamen von Leukas, Cnemos und die dortigen Schiffe, die sich mit jenen hätten vereinigen sollen, nach dem Treffen bei Stratos zu Cyllene an. Es sandten nun die Lacedämonier dem Cnemos als beratende Beistände auf der Flotte den Timokrates, Brasidas und Lykophron mit dem Befehl, zu einer andern rühmlicheren Seeschlacht Anstalten zu machen und sich nicht durch so wenige Schiffe vom Meere vertreiben zu lassen. Denn die Sache schien ihnen unter anderen Gründen auch darum ganz unbegreiflich, weil sie sich hier zum ersten Mal in einer Seeschlacht versucht hatten und nicht glaubten, dass sie im Seewesen so weit zurück seien, sondern dass Feigheit im Spiele gewesen. Denn sie berücksichtigten nicht den Unterschied zwischen der vieljährigen Erfahrung der Athener und ihrer eigenen, seit kurzem erst begonnenen Übung. Sie sandten also im Unwillen jene Männer ab. Als sie mit Cnemos angekommen waren, so ließen sie den Städten umher eine Lieferung von Schiffen ansagen und rüsteten die schon vorhandenen aus, in der Absicht, sie zu einem Seetreffen zu gebrauchen. Auch Phormio sandte nach Athen Nachricht wegen der feindlichen Rüstungen und seines Seesieges mit der Aufforderung, ihm in Bälde so viele Schiffe als möglich zu schicken, da er jeden Tag auf eine Seeschlacht gefasst sein müsse. Sie sandten ihm nun 20 Schiffe, gaben aber dem, der sie führte, den Nebenauftrag, vorher in Kreta zu landen. Denn Nicias, ein Kretenser aus Gortys, der ihr Staatsgastfreund war, beredete sie, gegen Sidonia zu schiffen, indem er versicherte, er wolle ihnen den Besitz dieser gegen sie feindlichen Stadt verschaffen. Eigentlich aber lud er sie, den Polichniten, den Grenznachbarn der Sidonia, zu Gefallen ein, dorthin zu gehen. Er begab sich nun mit diesen Schiffen nach Kreta, verheerte in Gemeinschaft mit den Polichniten das Gebiet der Sidonia und wurde durch Winde und stürmische See geraume Zeit dort aufgehalten. Während die Athener in der Gegend von Kreta verweilten, schifften die Peloponnesier, welche sich in Cyllene zur Seeschlacht gerüstet hatten, nach Panormus in Achaia, wohin auch das Landheer der Peloponnesier zu ihrer Bedeckung gerückt war. Auch Phormio segelte gegen das molykrische Rium und legte sich außerhalb desselben mit den 20 Schiffen, die er auch in der Seeschlacht gehabt hatte, vor Anker. Dieser Ort Rium war auf athenischer Seite. Das andere Rium liegt ihm gegenüber und im Peloponnes. Beide sind ungefähr 7 Meeresstadien voneinander entfernt. Und dort befindet sich die Mündung des Chryseischen Meerbusens. Die Peloponnesier legten sich, als sie die Athener vor Anker liegen sahen, gleichfalls am Achäischen Rium, welches von Panormus, wo ihr Land herstand, nicht weit entfernt ist, mit 77 Schiffen vor Anker. So blieben sie 6 bis 7 Tage mit Übungen und Anstalten für die Seeschlacht beschäftigt, einander gegenüber. Der eine Teil hatte aus Furcht vor einem Unfall, wie er ihn längst erlitten, nicht im Sinne, außerhalb der Vorgebirge in die offene See zu fahren. Der andere Teil wollte nicht in die Meerenge hereinrücken, in der Meinung, die Seeschlacht auf einem so engen Raume sei für die Gegner vorteilhaft. Hierauf entschlossen sich Cnemos, Brasidas und die übrigen Heerführer in Bälde das Seetreffen zu veranlassen, ehe von den Athenern Hilfe käme. Sie beriefen also zuerst die Truppen zusammen, und da sie die meisten über die frühere Niederlage bestürzt und entmutigt sahen, so ermunterten sie dieselben mit folgenden Worten: Wenn jemand von euch, ihr peloponnesischen Männer, wegen des letzten Seetreffens das nächst bevorstehende fürchten sollte, so bietet ihm jenes keinen gerechten Grund zur Besorgnis dar. Denn damals war, wie ihr wisst, unsere Rüstung mangelhaft, und wir waren nicht sowohl zu einer Seeschlacht als zu einem Landkriege ausgesegelt. Auch traf es sich, dass das Glück uns in manchen Stücken entgegen war. Ferner hat uns wohl auch unser Mangel an Übung bei diesem ersten Kampfe zur See Nachteil gebracht. Daher wurde die Niederlage nicht durch Feigheit von unserer Seite herbeigeführt. Unrecht wäre es also, wenn der Teil, welcher nicht entscheidend besiegt wurde und in sich selbst noch Rechtfertigungsgründe hat, durch das Misslingen, welches der Zufall veranlasste, sich entmutigen ließe. Wir müssen vielmehr überzeugt sein, dass, wenn schon durch Zufälle bei den Menschen häufig Misstritte vorkommen mögen, die Heldentugend doch stets der Gesinnung nach unverändert und aufrecht bleibe, und das, solange noch die Tapferkeit behauptet wird, die Unerfahrenheit keinen befriedigenden Vorwand geben werde, irgendwo feige zu handeln. Ihr aber steht nicht einmal durch eure Unerfahrenheit in dem Grade zurück, als ihr an Kühnheit andern überlegen seid. Die Gewandtheit eurer Gegner aber, welche ihr so sehr fürchtet, wird nur dann, wann sie mit Tapferkeit verbunden ist, des Erlernten auch in der Gefahr eingedenk sein und es anwenden. Ohne Mut aber hält keine Kunst gegen die Gefahren stand. Denn Furcht betäubt die Besinnung, und nichts vermag Geschicklichkeit ohne Entschlossenheit. Stellet nun ihrer größern Erfahrung höhern Mut entgegen und der Furcht wegen jener Niederlage den Gedanken, dass ihr damals zufällig minder gerüstet waret. Ihr habt ja auch den Vorteil der Überzahl der Schiffe und dass ihr in der Nähe eines befreundeten Landes unter den Augen eines geharnischten Landheeres die Seeschlacht liefern werdet. Pflegt ja doch die Mehrzahl und die bessere Rüstung das Übergewicht zu entscheiden. Wir können also auch nicht aus einem Grund es wahrscheinlich finden, dass es uns misslingen werde. Selbst das, worin wir früher gefehlt haben, wird uns jetzt zur Unterstützung und Belehrung dienen. So tut denn, ihr Steuermänner und Schiffleute, jeder seine Pflicht mit Unerschrockenheit, und keiner verlasse die Stelle, die ihm angewiesen ist. Wir aber werden so gut als irgendein Anführer vor uns den Angriff vorteilhaft leiten und keinem einen Vorwand geben, sich feige zu benehmen. Wollte dies einer dennoch tun, so wartet seiner gebührende Strafe. Den Tapfern aber wird die Ehre verdienter Heldenbelohnung zuteil werden. Durch solche Vorstellungen wurden die Peloponnesier von ihren Anführern ermuntert. Doch auch Phormio fürchtete, seine Krieger möchten mutlos werden, und da er bemerkte, dass sie unter sich zusammentraten und wegen der Überzahl der feindlichen Schiffe Besorgnisse äußerten, so berief er sie zusammen in der Absicht, sie zu ermutigen und nach Maßgabe der Umstände zu ermahnen. Schon früher hatte er ihre Gemütsfassung dazu vorbereitet und ihnen vorgestellt, keine Zahl von feindlichen Schiffen, von denen sie angegriffen wurden, sei so groß, dass sie ihr nicht standhalten müssten. Auch hatten die Krieger längst ein solches Gefühl ihres Wertes sich angeeignet, dass sie als Athener vor keiner auch noch so großen Menge peloponnesischer Schiffe weichen zu dürfen glaubten. Als er jedoch bemerkte, dass sie bei dem wirklichen Anblick derselben mutlos werden wollten, so berief er seine Athener zusammen in der Absicht, das Gefühl der Zuversicht in ihnen wieder hervorzurufen, und sprach in folgendem Sinne: Da ich, ihr Kriegsmänner, wahrgenommen, dass ihr wegen der Überzahl der Feinde Besorgnisse heget, so habe ich euch zusammenberufen, weil es mir unwürdig dünkt, dass euch vor demjenigen bange sei, was nicht furchtbar ist. Denn einmal haben diese, eben weil sie schon einmal geschlagen worden und sich selbst auch uns nicht gewachsen glauben, diese große Zahl von Schiffen mit unverhältnismäßigen Mitteln ausgerüstet. Sodann, wenn sie vornehmlich in der Zuversicht heranrücken, dass Tapferkeit ihnen eigen sei, so haben sie dieses Selbstvertrauen nur wegen ihrer Erfahrung im Landkriege, wo sie meist Geist glücklich sind, und nun meinen sie, es werde ihnen zur See dadurch ebenso gelingen. Gleichwohl wird die Überlegenheit des Mutes jetzt mit allem Grund auf unserer Seite sein, wenn schon ihnen in jener Kriegsart eine solche zukommt, denn an natürlicher Anlage zur Tapferkeit übertreffen sie uns nicht, und der höhere Grad von Kühnheit gründet sich bei beiden Teilen nur auf die größere Erfahrung. Die Lacedämonier, welche bei der Oberanführung ihrer Bundesgenossen nur den eigenen Ruhm im Auge haben, führen dieselben großenteils wider ihren Willen in den Kampf. Denn diese würden wegen ihrer entschiedenen Niederlage nie ein zweites Seetreffen gewagt haben. Ihr habt also ihre Verwegenheit in der Tat nicht zu fürchten, ihr aber flößet ihnen eine weit größere und gegründetere Furcht ein, teils wegen des früheren Sieges, teils weil sie denken, ihr würdet euch ihnen nicht entgegenstellen, wenn ihr nicht im Sinne hättet, eine Tat auszuführen, die der Auszeichnung würdig sei. Denn die meisten, wenn sie sich dem Feinde gewachsen glauben wie diese, gehen mehr im Vertrauen auf ihre Macht als auf ihren Mut und ihre Einsicht in den Kampf. Wer aber mit weit geringeren Kräften ohne äußere Nötigung angreift, muss auf seine Gesinnung festes Vertrauen haben, um so mit dem Gegner kühn sich zu messen. Aus dieser Rücksicht fürchten uns jene mehr wegen des Unerwarteten unseres Widerstandes als wegen der verhältnismäßigen Kriegsmacht, denn manche Heere sind schon von einer Minderzahl vernichtet worden wegen ihrer Unerfahrenheit, einige auch wegen Verzagtheit. Beides aber findet bei uns jetzt nicht statt. Ich werde übrigens die Schlacht, soweit es auf mich ankommt, innerhalb des Meerbusens nicht annehmen, noch in denselben einlaufen, denn ich sehe ein, dass für eine Minderzahl von Schiffen, welche mit Geschicklichkeit geleitet und bessere Segler sind, ein enger Raum zur Schlacht gegen viele Schiffe, die von Unerfahrenen bemannt sind, nicht zuträglich ist, denn man würde, da man den Feind nicht von weitem im Gesicht hätte, beim Heransegeln nicht den gehörigen Anlauf nehmen, noch, wenn man bedrängt würde, sich zurückziehen können. Auch würde es nicht möglich sein, die feindliche Linie zu durchbrechen, ohne eine Wendung zu machen, was sonst bei schnell segelnden Schiffen vorkommt, sondern man müsste die Seeschlacht in ein Landtruppengefecht verwandeln, wobei immer der Vorteil auf der Seite der Mehrzahl der Schiffe ist. Dafür werde ich also möglichst sorgen. Ihr aber bleibt in guter Ordnung auf euren Schiffen und merket genau auf das, was euch befohlen wird, zumal da der Raum zum Angriff sehr beschränkt ist, und lasst bei der Ausführung selbst Ruhe und Stille euch sehr empfohlen sein, da diese in so vielen kriegerischen Unternehmungen und besonders in Seeschlachten von der höchsten Wichtigkeit ist. Und wehrt euch gegen diese Feinde, so wie es eurer früheren Taten würdig ist. Der große Gegenstand eures Kampfes ist, entweder die Hoffnung der Peloponnesier auf eine Seemacht zu vernichten oder den Athenern die Furcht, ihre Meisterschaft zur See zu verlieren, näher zu rücken. Ich wiederhole euch die Erinnerung, dass ihr die meisten eurer Gegner schon besiegt habt, und ein geschlagenes Heer hat nicht leicht wieder gleichen Mut zu gleichem Kampfe. Solche Ermunterungsworte sprach auch Phormio, Da die Athener aber nicht in den Meerbusen und den Engpass einliefen, so wollten die Peloponnesier sie auch wider ihren Willen hereinnötigen. Sie stachen also mit Anbruch des Morgens in die See und ruderten 4 Schiffe hoch, längs ihrem Lande nach dem Meerbusen zu, den rechten Flügel voran, wie sie auch vor Anker gelegen hatten. Dorthin stellten sie 20 Schiffe, die ihre besten Segler waren, damit Phormio in der Vermutung, sie wollten auf Naupactus losgehen, dieser Stadt zu Hülfe eilen und neben ihnen hinsegeln müsste und so die Athener nicht über ihren Flügel hinauskommen und so ihrer zum Angriff anrückenden Flotte entgehen könnten, sondern von derselben eingeschlossen würden. Wirklich erfolgte, was sie erwarteten. Phormio fürchtete für jenen ohne Bedeckung gelassenen Platz, als er die Peloponnesier auslaufen sah, und ließ eilig die seinigen sich einschiffen und steuerte gegen seine frühere Ansicht längs dem Lande hin, während das messenische Landheer zur Unterstützung nachrückte. Als nun die Peloponnesier sie in einer Linie nach der Richtung des Flügels heranschiffen und bald innerhalb des Meerbusens und nahe an der Küste sahen, wie sie es gerade gewünscht hatten, so machten sie auf ein gegebenes Zeichen plötzlich eine Schwenkung und fuhren mit möglichster Schnelligkeit auf die Athener los, so daß ihre Schiffe diesen in geschlossener Linie die Stirne boten, und so hofften sie, der sämtlichen Schiffe sich zu bemächtigen. Von diesen aber kamen 11, welche die Vorhut bildeten, über den Flügel der Peloponnesier hinaus, entgingen so ihrem Anlauf und erreichten den geräumigern Teil des Meerbusens. Die anderen schnitten die Peloponnesier ab und richteten sie zugrunde. Die Mannschaft der Athener aber, so viele deren sich nicht durch Schwimmen retten konnten, wurde getötet. Einige Schiffe zogen sie an das Schlepptau gebunden mit sich und eines eroberten sie mit der Bemannung. Die Messenier aber eilten herbei, sprangen mit ihrer Rüstung ins Meer, bestiegen einige athenische Schiffe und entrissen diese, die schon fortgeschleppt wurden, vom Verdecke fechtend dem Feinde. Auf dieser Seite waren nun die Peloponnesier im Vorteil, indem sie attische Schiffe zerstört hatten. Jene 20 Schiffe aber von ihrem rechten Flügel setzten den 11 athenischen nach, welche ihrem Anlaufe in die geräumigere Seegegend hin entronnen waren. Die Athener, den Verfolgern enteilend, retteten sich auch mit Ausnahme eines einzigen Schiffes nach Naupactus. Dort machten sie in der Gegend des Apollo-Tempels Halt, kehrten die Vorderteile gegen den Feind und schickten sich zur Gegenwehr an, wenn jene landwärts gegen sie heransteuern würden. Diese kamen auch nach einiger Zeit an und stimmten während der Fahrt den Siegesgesang an, als hätten sie die Schlacht gewonnen. Ein leukadisches Schiff war den andern weit vorangeeilt und verfolgte das eine zurückgebliebene athenische Schiff. Zufälligerweise lag auf der Meereshöhe ein Lastschiff vor Anker. Um dieses lief das attische, welches voran war, rasch herum, faßte dann das verfolgende leukadische in der Mitte und bohrte es in den Grund. Dieser unerwartete und unvorgesehene Streich machte die Peloponnesier bestürzt. Zugleich setzten sie, da sie sich als Sieger dachten, die Verfolgung ohne Ordnung fort, und einige Schiffe hielten unter Senkung der Ruder in ihrem Laufe inne, um die Masse der übrigen zu erwarten, was wegen des nahen Anlaufs, den der Feind gegen sie nehmen konnte, ihnen sehr nachteilig werden mußte. Andere stießen aus Unkunde der Gegend auf Sandbänke. Ende von 2. Buch, Teil 9.